Einheit 2 B Übung 1a 1 Nedim Baron, 34, kommt aus der Türkei. Seit 2013 lebt er in Deutschland. In seiner Heimat hatte er eine gute Stelle in einer Autowerkstatt und er hat gedacht, dass er auch in Deutschland schnell eine Stelle in dieser Branche finden kann, weil er eine qualifizierte Ausbildung im Bereich Fahrzeugbau und mehrere Jahre Berufserfahrung hat. Allerdings hat er am Anfang nur als Helfer in einer Kfz-Werkstatt gearbeitet, weil seine Ausbildung nicht anerkannt war. Aber damit war er nicht zufrieden, weil er nur sehr wenig verdient hat. 2. Leyla Sarhan ist 29 Jahre alt und 2013 aus Ägypten nach Deutschland gekommen. Für sie war es von Anfang an wichtig, die deutsche Sprache zu lernen und sie wollte auch in ihrem Beruf als Köchin weiterarbeiten. Deshalb hat sie nur kurze Zeit nach ihrer Ankunft in Deutschland ihren ersten Deutschkurs besucht. Vormittags hat sie Deutsch gelernt und abends in einem Restaurant gearbeitet. Aber sie war nur Beiköchin, das heißt Helferin, weil ihr die Anerkennung für ihre Zeugnisse aus Ägypten fehlte.